sahbihi wa min wala. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und sein Diener. Wir machen mit der dritten Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes weiter. Und zwar reden wir heute inshallah darüber, über das Vermeiden der Najasa. Najasa, im Gegensatz zu dem, was viele Leute verstehen, ist nicht einfach nur Schmutz, auch wenn man es so, auch wenn jede Form von Najasa sicherlich Schmutz ist, aber Najasa oder Najis in der Scharia ist das, was als für Najis erklärt worden ist, sei es entweder im Koran, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Schweinefleisch für Najis erklärt hat und das ausfließende Blut, oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel die häuslichen Esel, ja, oder die nicht wilden Esel. Das ist, was man als Najis bezeichnet in der islamischen Scharia. Und weil manche Leute, sie denken, dass Staub auf dem Boden Dreck ist und dass man deswegen nicht auf dem Boden beten darf oder auf der Straße beten darf oder ähnliches, weil sie sagen, da würden ihre Kleider dreckig werden, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Damals haben sie auf Steinen gebetet oder im Sand und bis heute noch. Und deswegen, also Najis ist das, genau das, was wir im Kapitel At-Tahara bezeichnet haben als Najis. Weil das haben wir alhamdulillah schon alles bezeichnet. Okay, also zu der Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes gehört, dass man die Najasa vermeidet. Und das bedeutet, dass sowohl der Gebetsplatz als auch die Kleidung, als auch der Körper selbst, diese drei Sachen müssen rein von Najasa sein, von Unreinheiten, wenn wir das ins Deutsche übersetzen wollen. Wie zum Beispiel Al-Maita, das selbst vom selbst verendete, oder das Blut. Über das Blut haben wir aber ausführlich gesprochen, welche Blutarten es gibt und welche davon Najis sind und welche nicht. Der Khilaf ist bekannt. Ebenso haben wir geredet über Al-Khamr, der Alkohol oder Ethanol, ob er Najis ist oder nicht. Und Al-Baul und Al-Ra'id, das heißt Urin und der Kot, über die Sachen haben wir auch geredet. Weil nicht jede Form von Urin ist Najis und nicht jede Form von Kot ist Najis, wie wir ausführlich behandelt haben, alhamdulillah. All dies hat seinen Ursprung in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala wa thiyabaka fatahir, und deine Kleidung, die reinige, oder reinige deine Kleidung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, tanazzahu min al-bawli fa inna 'ammata 'adhab al-qabr minhu. Das heißt, schützt euch vor dem Urin, denn die Ursache dafür, dass die meisten Leute, die Ursache für die Bestrafung der meisten Leute im Grab ist, dass sie sich vor dem Urin nicht gereinigt haben. Und der Hadith ist sahih li ghayrihi. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch diejenige Frau, die menstruiert hat, ihr angeordnet, dass sie danach, nach der Menstruation, ihre Kleidung reinigen soll von dem Menstruationsblut, was darauf hinweist, dass die Kleidung auch gereinigt sein muss. Und es gibt noch viele andere Belege. All dies weisen darauf hin, dass für die Gültigkeit des Gebetes gehört dazu, dass man der Najasa aus dem Weg geht. Und natürlich ist gemeint, soweit man kann, und das werden wir gleich noch inshallah sehen. Wie steht es allerdings um jemanden, der vergessen hat, dass seine Kleidung Najis ist, oder dass an seiner Kleidung eine Najasa ist, oder sein Körperstück oder so? Und wie steht es um jemanden, der an seinem Kleidungsstück eine Najasa sich befunden hat und hat es gewusst, sehr wohl, aber hat es vergessen? Ja, also es gibt zwei Personen. Die eine Person, sie hat nicht gewusst, dass ihre Kleidung oder sie selbst oder der Gebetsplatz unrein ist, und die andere Person hat es zwar gewusst, aber sie hat es vergessen. Da kommt es darauf an, wann er es bemerkt und wann er es weiß. Wenn jemand während des Gebetes bemerkt, dass er an seinem Körperteil, an irgendeinem Körperteil oder an seiner Kleidung oder auf seinem Gebetsteppich, wenn er einen benutzt, eine Najasa ist, und er die Möglichkeit hat, die Najasa zu entfernen oder das Kleidungsstück auszuziehen, und dadurch würde natürlich die Aura nicht sichtbar werden, wie zum Beispiel die Kopfbedeckung, dann müsste man im Gebet das Kleidungsstück ausziehen und man dürfte sein Gebet normal zu Ende beten. Denn so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht, als er eines Tages im Gebet stand als Imam, wie es fast immer der Fall war. Und dann hat ihm Jibril alaihi salam eingegeben, dass an seinen Schuhen Unreinheit ist, Najasa ist, Und dann hat er seine Schuhe während des Gebetes ausgezogen und sein Gebet zu Ende verrichtet und hat sein Gebet nicht wiederholt, was darauf hinweist, dass wenn jemand nicht gewusst hat, dann wird er nicht dafür zur Rechenschaft gezogen und sein Gebet ist gültig und er braucht es nicht wiederholen. Das gleiche gilt für jemanden, der es vergessen hat. Also wenn jemand gewusst hat, dass an seiner Kleidung eine Najasa ist, wie zum Beispiel Madhi, und er hat es nicht entfernt, dann und erinnert sich erst danach, wenn das Gebet zu Ende ist, erinnert sich erst wieder daran, dann ist auch sein Gebet gültig. Und dies ist entnommen aus der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, unser Herr, zieh uns nicht zur Rechenschaft für etwas, das wir vergessen haben. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat, nachdem er diese Verse offenbart hat, auch gesagt, qad fa'alt. Das heißt, so mache ich das auch. Das heißt, dieses Mitgebet ist schon erhört worden. Und ebenso, also was auch darauf hinweist, dass das Vergessen nicht zur Ungültigkeit des Gottesdienstes führt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam doch gesagt hat, für den Fastenden, wer fastet und dabei aus Versehen isst oder trinkt, dann hat ihm Allah zu essen oder zu trinken gegeben. Und der Hadith ist auch bei Bukhari, und Muslim unter anderem, und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass der Gottesdienst dadurch nicht ungültig wird, obwohl er in Wirklichkeit nicht so gefastet hat wie jemand, der eben nicht gegessen, nicht getrunken hat. Eine kleine Sache. Wie steht es um eine Person, die vergessen hat, Wudu zu machen? Diese Person ist eindeutig eine Person, die vergessen hat, Wudu zu machen und hat ihr Gebet verrichtet, muss ihr Gebet wiederholen. Okay? Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Warum, wenn die Gebetswaschung ist doch auch eine Voraussetzung dafür, dass mein Gebet gültig ist. Wieso ist in diesem Fall mein Gebet gültig und im anderen Fall, wenn ich meine Najasa von der Kleidung nicht entfernt habe und es erst später nach dem Gebet bemerke, ist mein Gebet trotzdem gültig? Obwohl es beides Voraussetzungen sind dafür, dass mein Gebet gültig ist. Wenn ich eins davon weglasse, mein Gebet ungültig. Die Antwort ist, diese zwei Voraussetzungen unterscheiden sich aufgrund des Hadithes, den wir gerade erwähnt haben. Es ist zwar eine Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten, dass wir unsere Najasa entfernen von uns und dass wir nicht in Kleidungsstücken beten, die najis sind. Aber gleichzeitig ist dem Propheten diese Sache passiert und deswegen unterscheiden wir zwischen diesen zwei Arten von Voraussetzungen. Das ist die eine Sache. Und wie können wir grundsätzlich zwischen diesen zwei Arten von Voraussetzungen unterscheiden? Ganz einfach, indem wir sagen, bei Najasa geht es darum, dass man eine Sache unterlässt oder eine Sache von sich entfernt oder eine Sache von sich sich reinigt von einer Sache, eine Sache von sich trennt. Bei der anderen, bei der Gebetswaschung ist es eine Voraussetzung, die man selbst tun muss und die nicht, die man von sich irgendwie entfernt, sondern man tritt von einem Zustand der Unreinheit in den Zustand der Reinheit. Und dadurch unterscheiden sich deutlich diese zwei Arten von Voraussetzungen, die zwei Arten von Schart. Jetzt ist es einfach gesagt, dass man einfach der Unreinheiten aus dem Weg geht, aber es gibt einige Fälle, in denen man nicht ohne weiteres einfach der Unreinheit aus dem Weg gehen kann. Eine Person zum Beispiel, die gefangen gehalten ist und auf dem Boden ist Unreinheit. Möge Allah uns bewahren vor solchen Sachen, aber jemand, der gequält wird in Gefangenschaft, dem wird nicht ohne weiteres einfach die Möglichkeit gegeben, dass er seine Notdurft verrichtet an dem richtigen Ort. Wie dem auch sei, solch eine Person, wenn sie Sujud machen würde, dann würde natürlich die Najasa auf seinen eigenen Körper gelangen, wo sie vorher nicht da gewesen war. Er steht zwar drin, aber sie berührt ihn nicht direkt. Aber wenn er Sujud machen würde, sie ihn berühren. Solch eine Person würden wir sagen, dass sie keine Sujud machen soll. Sondern sie soll ihren Sujud nur andeuten. Und ebenso soll sie ihren Julus, das Sitzen im Gebet, ebenfalls nur andeuten. Allah weiß am besten Bescheid. Okay. Wa alaikum assalam. Wie steht es um eine Person, die ein kleines Kind trägt? ein kleines Kind, das noch Windeln hat, solch eine, ein Kind natürlich, wenn es seine, wie heißt es, wenn es unrein geworden ist, also die Windeln unrein geworden sind, dann darf man so ein Kind auch nicht tragen im Gebet. Und auch nicht tragen beim Tawaf, es sei denn, man hätte Angst um das Kind, das wäre eine Ausnahme. Aber ansonsten darf man natürlich genauso, wie man nicht eine Najasa an sich haben darf, darf nicht an seine Kleidung tragen darf, darf man sie auch nicht in der Hand tragen, indem man das Kind in der Hand hat. Okay, wie steht es um eine Person, die nur Kleidungsstücke hat, die Najis sind? Da sind jetzt zwei Voraussetzungen für die Gültigkeit, Gebete stehen sich gegenseitig im Weg. Auf der einen Seite haben wir gesagt, du musst deine Aura bedecken, und auf der anderen Seite haben wir gesagt, du musst deine Unreinheiten entfernen von dich. Wenn diese Person ihr Kleidungsstück anzieht, dann hat sie ihre Aura bedeckt, aber ist unrein. Und wenn ihre, oder die Kleidung ist unrein. Und wenn sie ihr Kleidungsstück nicht anzieht, ist sie zwar die Person rein, aber wie heißt es, seine Aura ist nicht bedeckt. Und in diesem Fall sind zwei Voraussetzungen, stehen sich im Wege. Egal was man sagt, hat man immer ein Argument gegen seine Argumentation. Und deswegen unterscheiden wir und sagen, wenn du dich alleine befindest, dann betest du eben ohne diesen Kleidungsstück. Natürlich gemeint ist das Kleidungsstück, das die Aura bedecken muss, ja, über die wir letztes Mal geredet haben. Also sagen wir, wenn du dich alleine befindest, dann, dann entferne dieses Kleidungsstück. Und wenn du dich unter anderen Menschen befindest, dann zieh dieses Kleidungsstück an und dein Gebet ist gültig, inshallah. Wenn wir schon reden über die Reinheit des Ortes, an dem man sich aufhalten muss. Dies bedeutet, dass man sich nicht an anderen, das bringt uns zu einem anderen Thema. Und zwar zu dem Thema, wo man überhaupt seine Gebete verrichten darf. Nicht jeder Ort, der rein ist, ist deswegen erlaubt, dass man dort sein Gebet verrichtet. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith und gesagt, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam. Die gesamte Erde ist für uns eine Moschee. Außer dem Friedhof und dem Ort, an dem man sich wäscht. Und dazu gehört natürlich auch der Ort, an dem man seine Abdurft verrichtet. Denn wenn man schon an einem Ort, an dem man die Abdurft verrichtet, Allahs nicht gedenken darf, dann darf man erst recht nicht sein Gebet verrichten. Denn das Gebet verrichten beinhaltet das Gedenken Allahs. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man in einer Moschee betet, oder dass man nicht in einer Moschee betet, sondern egal, wenn man irgendwo betet, in Richtung Gräber. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayha. Betet nicht in Richtung der Gräber und setzt euch auch nicht darauf hin. Und ebenso sagte er sallallahu alaihi wasallam, fala tattakhidhu al-qubura masajid. Das ist das nächste Verbot, oder das nächste Verbot, wo man seine Gebete nicht verrichten darf, ist auf dem Friedhof selbst. Er sagte, so nehmt die Friedhöfe nicht zu Moscheen, oder macht aus den Friedhöfen keine Moscheen, oder macht aus den Friedhöfen keine Orte, an denen ihr eure Gebete verrichtet. Wenn du allerdings, wie in vielen Ländern der Fall ist, in einer Moschee bist, zwischen der und dem Friedhof eine Wand ist, eine Mauer ist oder ähnliches, wie es eigentlich inshallah, also in jedem fast immer der Fall ist, inshallah, dann natürlich, dann darfst du dein Gebet in die Richtung verrichten, ist überhaupt kein Problem. Also sobald irgendwie eine Scheidewand zwischen der Moschee ist und dem Friedhof ist, dann kannst du dein Gebet in diese Richtung verrichten und das ist überhaupt kein Problem. Oder auch eine Straße oder ähnliches. Kann ich kurz was? Ich habe eine Frage, Bruder. Zu dem Thema? Ja, genau, zu dem Thema. Wir hatten ausgemacht, dass wir die Fragen am Ende stellen. Gut, wenn du möchtest, können wir für dich heute eine Ausnahme machen. Nein, will ich nicht. Ich werde sie auch nicht vergessen, inshallah. Inshallah. Barakallahu fik. Das gleiche gilt natürlich auch für eine Straße, wie ich gesagt habe. Also wenn zwischen dem Friedhof und der Moschee eine Straße ist, weil ist ja selbstverständlich. Es geht ja darum, dass man nicht in die Richtung der Moschee betet. Und sobald etwas dazwischen ist, ist man dieser Sache aus dem Weg gegangen. Bei dem Friedhof geht es nicht darum, weil der Friedhof najis ist, weil der Friedhof unrein ist. Darum geht es nicht. Sondern weil dadurch die Befürchtung besteht, dass man deren Bewohner anbetet. Das ist der Grund des Verbotes. Der offensichtliche Grund des Verbotes ist dieser. Denn was ist der Unterschied zwischen jemandem, der in Richtung der Kaaba betet, und zwischen ihm und der Kaaba ist der Friedhof? und er betet für Allah, und der andere, der in dieselbe Richtung betet und betet zu einem Toten, der Unterschied ist eigentlich nur seine Absicht, gar nichts mehr. Das heißt, zwischen ihm und dem Kufr und Islam ist nur noch seine Absicht, und das ist eine, wie man sich merken kann, wie man offensichtlich ist, eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Eine Ausnahme gibt es, im Friedhof darf man beten. In welchem Fall? Nein. Sondern im Friedhof wird Salat al-Janaza, das Totengebet, für denjenigen, der es nicht verrichten konnte mit der Gemeinschaft in der Moschee oder wo man es auch immer verrichtet hat. Das haben wir noch nicht erwähnt, kommt aber im Kapitel über Salat al-Janaza, über das Gebet, das Totengebet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gemacht, als man ihm berichtet hat von, als er nachgefragt hat über die Frau, die in der Moschee, die Moschee zu putzen pflegte. Und dann hat man ihm mitgeteilt, sallallahu alaihi wasallam, dass die Frau bereits gestorben ist. Dann hat er gesagt, warum habt ihr ihm nicht mitgeteilt, dass sie gestorben ist? Und dann ist er zum Friedhof gegangen. Und man hat ihm natürlich gesagt, man wollte ihn nicht nachts stören. Dann ist er zum Friedhof gegangen und hat dort sein Totengebet verrichtet. Und deswegen, wenn man sein Totengebet verpasst hat, für eine Person zu verrichten, darf man es dann am Grab tun. Und man sagt, dass ein weiterer Grund für das Verbot ist, dass die Juden und Christen auf den Friedhöfen beten. Wie es also mit den Christen zweifellos der Fall ist. Okay. Wie ist es, wie geschieht es um eine Moschee, in der sich ein Friedhof befindet? Oder der sich ein Grab befindet? Die Antwort ist, wie Sheikh al-Islam rahimahullah sagte, man darf allgemein gesehen eine Moschee, in der ein Grab ist, nicht beten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat. Und wer also in einer Moschee betet, in dem es ein Grab gibt, dessen Gebet ist ungültig. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel darüber. Nur die Frage ist, was macht man? Die Frage ist, was macht man? Lässt man das Grab oder lässt man die Moschee? Und da unterscheiden wir und sagen, es kommt darauf an, was zuerst da war. Wenn die Moschee vor dem Grab da war, dann können wir das Grab, wenn es, wie heißt es, ein neues Grab war, es einfach ausgraben und woanders den Toten begraben. Wenn es ein altes Grab ist, dann machen wir es einfach dem Boden gleich, dass es nicht mehr erkennbar ist, dass es ein Grab ist. Wenn es allerdings umgekehrt ist, dass das Grab vorher da war, dann entweder entfernen wir die Moschee oder entfernen wir das Grab. Eins von den beiden. Und das Gebet, was man darin verrichtet, ist ungültig. Na. Jetzt gibt es noch andere Orte, an denen verboten ist, sein Gebet zu verrichten. Und zwar an den Orten der Abduft, wie wir schon erwähnt haben. Am Waschort, haben wir gesagt. Warum? Weil man dort seine Aura entblößt, in der Regel, und weil das der Ort ist, wo die Shayatin sich aufhalten. Ebenso, da wo die, speziell für die Kamele, da wo die Kamele sich aufhalten und zurückziehen zum Schlafen. Dort darf man auch seine Gebete nicht verrichten. Und die Illa ist die gleiche. Also die Ursache ist die gleiche, weil dort der Ort ist, an dem sich Scherzen nicht aufhalten. Und es kann noch eine zweite Illa geben. Stellt euch vor, man betet sein Gebet und nebenan steht dein Kamel auf. Also mindestens, was du bekommen wirst, ist Angst. Das Mindeste. Weil so ein Tier, oder in einem Sujud bist, dass er dich übertrampelt. Ja? Das ist das Mindeste. Das heißt, du wirst dich gar nicht konzentrieren können auf dein Gebet. Wie dem auch sei, das mag eine zweite Weisheit sein, aber wir verlassen uns nicht darauf. Denn nicht, dass eines Tages jemand sagt, ich hatte ein kleines Kamel, da habe ich dann dort gebetet oder gesagt. Was makruh ist, ist, dass man sein Gebet verrichtet an einem Ort, an dem sich Fotografien befinden. Und Ibn Qayyim rahimahullah sagte, solche Orte haben eher ein Anrecht darauf, dass wir sie als makruh bezeichnen, als dass man in einem Hammam sein Gebet verrichtet, in dem die Aura entblößt wird. Eine Weisheit, die dahinter steckt, nach manchen Gelehrten, warum man sein Gebet in einem Hammam nicht verrichten darf, wo auch die Notdurft verrichtet wird und so, weil dort vielleicht Najasa sein könnte, Unreinheit sein könnte. Wenn das der Grund ist, dann wie steht es dann um einen Ort, an dem sich Fotografien befinden, die wie heißt es, zum Schirk führen können. Denn wie ich gesagt habe, das gleiche für die Gräber, wenn man in Richtung von Bildern betet, der Unterschied zwischen einem Muschrik und ihm ist nur noch die Absicht. Deswegen haben solche Orte eher ein Anrecht darauf, dass man das Gebet dort verbietet. Ich erinnere mich und euch daran, dass man mit solchen Sachen nicht so leichtsinnig umgehen darf, denn das Gebet, das ist einer der Pfeile des Islam. Und über die Bilder sagen wir Folgendes, was ich hier gemeint habe, ist sowohl die zweidimensionalen Bilder als die dreidimensionalen Bilder. Egal jetzt, ich rede nicht um das Verbot der Bilder selbst, sondern ich rede darüber, ob man dort seine Gebete verrichtet oder nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Engel nicht in ein Haus eintreten, in dem sich Bilder befinden. Das hat er gesagt. Und natürlich, die Meinungsverschiedenheit ist bekannt, ob es sich um zweidimensionale Bilder handelt oder dreidimensional, aber das wollen wir hier nicht besprechen, sondern wir sagen allgemein, die Engel treten nicht ein Haus, in dem solche Bilder befinden. Deswegen sollen wir da auch unsere Gebete natürlich nicht verrichten, sondern im Ort, wo sich keine Bilder befinden. Tayyib. Eine weitere Sache, die wir ausführlich behandeln möchten, ist das Tragen von Seide für den Mann und Gold. Das ist auch eine verbotene Sache. Gehört auch in dieses Kapitel rein, auch wenn es nicht immer explizit erwähnt wird, aber wir haben geredet über das Bedecken der Aura und wir haben geredet über was ein Mensch oder was Najis ist und was man tragen darf und was nicht, also. Und da passt in die Kategorie rein das Tragen von Seide für den Mann und das Tragen von Gold für den Mann. Erstens einmal, das Tragen von Seide, das Tragen von Gold für den Mann ist verboten. Egal ob es viel oder wenig ist, spielt keine Rolle. Und gemeint ist natürlich das reine Gold. Also, und wir meinen, dass das Gold, was man in dem Periodensystem der Chemie als Gold bezeichnet. Das ist, was wir als Gold meinen. Gut. Die zweite Sache ist, das gilt natürlich für die Männer, nicht für die Frauen, ja? Klar. Die zweite Sache ist Seide tragen. Seide tragen allgemein ist verboten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man labis al-harira fi dunya, lam yalbisu fi al-akhira. Wer Seide im Diesseits trägt, wird sie nicht im Jenseits tragen. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Doch gleichzeitig hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Muslim und An-Nasa'i uns mitgeteilt, folgendermaßen, Umar radiallahu anhu sagte, لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es erlaubt hat, dass man so viel Seide trägt an einem Stück, dass es so, maximal so breit ist wie vier Finger. Das hat er erlaubt. Wenn du irgendein Stück Stoff an dir hast, das maximal vier Finger breit ist, dann darfst du diese Sache an Seide tragen. Ja. Wir reden jetzt über den gesunden Menschen. Wir reden nicht über denjenigen, der an Juckreizen leidet, weil da haben die Gelehrten das ihm erlaubt, weil solche Stoffe ihm dann den Juckreiz lindern. Aber wir reden jetzt von den gesunden Personen. Eine Person, die gesund ist, darf ein Kleidungsstück anziehen, das Seide beinhaltet, das, wenn es an einem Stück ist, maximal vier Fingerbreiten lang ist, groß ist. So. Die Frage ist, wenn das die Seide nicht an einem Stück ist. Wenn sie an einem Stück ist, maximal vier Finger breit, das ist klar. Was ist, wenn die Seide verarbeitet ist, wie es wahrscheinlich öfter der Fall ist? Dann sagen wir, darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Gruppe von Gelehrten sagt, dass wenn die Seide, wenn die Seide weniger als 50% ist, ja, wenn die Seide weniger als 50% ist, dann darf man dieses Kleidungsstück tragen. Und das ist viel. Das ist viel. Wenn es also ab 50% oder aufwärts, dann wäre es haram. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht ist, dass sie keinen Unterschied machen, ob die Seide an einem Stück zusammenhängend ist oder ob die Seide verteilt ist am Kleidungsstück. Und diese zweite Ansicht stützt sich auf den Hadith, den ich gerade eben erwähnt habe. Und das ist auch die Ansicht von Al-Mubarak Furi und die Ansicht von Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Und das ist offensichtlich auch die richtigere Ansicht, denn sie stützen sich auf diesen Hadith und Allah weiß am besten Bescheid. Also egal, ob sich Seite zusammenhängend befinden am Kleidungsstück oder nicht, maximal eine Breite von 4 Fingern ist erlaubt. طيب. Jetzt noch das ist eine kleine Angelegenheit, die vielen Leuten verborgen ist, in Bezug auf die Kleidung. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Folgendes verboten. Er sagte, أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمْ وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. Mir ist verboten worden, Astaghfirullah, mir ist angeordnet worden, auf 7 Körperteilen Sujud zu machen. Und die sind uns bekannt. Auf 7 Körperteilen Sujud zu machen. Und ich darf weder meine Haare binden im Gebet, noch darf ich meine Kleider umschlagen. Also das heißt, im Gebet, wenn du längere Haare hast, lässt du sie offen. Manche Gelehrte sagen, als Weisheit, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Manche Gelehrte sagen, als Weisheit dahinter, dass die Haare mit einem Sujud machen, Allahu A'lam, wie dem auch sei. Er hat gesagt, dass es ihm so angeordnet worden ist. Die zweite Sache ist, dass sie die Kleider umschlagen. Die Ärmel umschlagen oder Hosen umschlagen oder was auch immer. Das hat er gesagt, ist ihm verboten worden. Und wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Dann haben wir die dritte Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes beendet. Und danach gucken wir, inshallah, über die Qibla nach. Wallahu ta'ala a'lam. So, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Jetzt kommen wir zur vierten Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Istiqbal al-Qibla. Das sich wenden zur Qibla. Und wenn wir von der Qibla reden, dann meinen wir, dass sich wenden zur Kaaba. Zum edlen Haus Allahs in Mekka. Auf der arabischen Halbinsel. Und Qibla wurde natürlich Qibla genannt, weil im Arabischen bedeutet es der Ort, nach dem man sich wendet. Der Ort, in dessen Richtung man sich wendet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran angeordnet, dass wir uns in Richtung der Qibla wenden sollen. Er sagte an mehr als einer Stelle im Koran, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. So wende dein Angesicht oder wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Und egal wo immer ihr auch seid, so wendet eure Gesichter in dessen Richtung. Insofern ist es eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran angeordnet. Wir unterscheiden mehrere Personen oder mindestens 3 Arten von Personen. Eine Person, eine Person, die direkt vor der Kaaba steht. Eine Person, die direkt vor der Kaaba steht, muss in Richtung der Kaaba direkt beten und darf überhaupt nicht abweichen von der Kaaba. Keinen Zentimeter. Die zweite Person ist eine Person, die ein bisschen weiter weg ist von der Kaaba, weil zwischen ihr und der Kaaba zum Beispiel heutzutage die Mauern sind der Moscheen. Ja, solch eine Person gibt sein Bestes, dass sie genau in die Richtung der Kaaba betet. Und heutzutage ist die Sache, alhamdulillah, sehr einfach, weil in der heiligen Moschee Makkah, alhamdulillah, sind ja seit der Boden, die Fliesen sind ja so schon in dessen Richtung gelegt. Die dritte Person ist eine Person, die sich weit weg befindet, wie wir zum Beispiel. Diese Person wendet sich, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Richtung der heiligen Moschee. Wendet sich in Richtung der heiligen Moschee. Und bevor wir über die Richtung reden, sagen wir, was zur Kaaba dazugehört, ist der Hijr. Was, wie ich gesagt habe, bekannt ist unter Leuten unter Hijr Ismail, auch wenn das keinen Ursprung hat in der Sunna. Und zwar wissen wir, dass die Kaaba ist ein Quader und die 2 Ecken haben eine Bezeichnung. Die eine Ecke ist da, wo der Hajar al-Aswad sich befindet, da wo man den Tawaf beginnt. Und vor dieser Ecke ist die jemenitische Ecke, al-Rukn al-Yamani. So, diese 2 Ecken meine ich nicht, denn diese 2 Ecken stehen genau an der Stelle, wo sie Ibrahim a.s. auch gebaut hat mit seinem Sohn Ismail. Aber die anderen beiden Ecken stehen nicht genau an der Stelle, wo Ibrahim sie gebaut hat, a.s., sondern sie stehen weiter drin. Mit anderen Worten, die anderen beiden Eckkanten sind noch in der Kaaba drin. Das heißt, die Wand, die parallel liegt zu der Wand, wo der schwarze Stein sich befindet und die jemenitische Ecke, diese parallele Wand, ist in der Kaaba noch drin. Und dort befindet sich dann dieser Halbkreis, der Hijr. Und die Frage ist, wo stand ursprünglich einmal diese zweite Wand? Sie stand etwa 6 Ellenlängen weiter verschoben in den Hijr rein. Etwa 6 Ellen weiter verschoben in den Hijr rein. Mit anderen Worten, wenn du dich in diesem Hijr aufhältst, in diesem Halbkreis da, aufhältst, dann ein Teil davon ist noch Teil der Kaaba. Und deswegen, dieser Teil, diese 6 Ellen etwa, manche sagen 6,5 Ellen, dieser Teil, den behandeln wir genauso wie die Kaaba. Das heißt, in Bezug auf, ob man darin beten darf. In Bezug auf, ob man darin ein Pflichtgebet beten darf oder ein freiwilliges Gebet beten darf. In Bezug darauf, ob man sich in Richtung der Qibla wendet oder nicht. Das heißt, wenn eine Person sich beim Maqam Ibrahim stellt, weil wenn das der Hijr ist, dann befindet sich der Maqam etwa hier. Und wenn er sich wendet in Richtung dieser Teil, der nicht gebaut ist, aber trotzdem zur Kaaba gehört, hat er in Richtung Kaaba gebetet. Okay? Oder wenn eine Person in diesem Teil, was bitte nicht keiner machen soll, aber trotzdem, wenn man jemand das machen sollte in diesem Teil, sich aufhält innerhalb der Zone und andersrum betet, in eine andere Richtung, dann hat er auch richtig gebetet. Weil in der Kaaba selbst darfst du die Richtung beten, wie du möchtest. Ist die Richtung nicht vorgeschrieben. Okay. Jetzt geht es um die Gebetsrichtung für Leute, die weit weg entfernt sind. Wie genau muss man sich Richtung der Qibla wenden? Diese Thematik ist wichtig, weil wir in manchen Moscheen Abweichungen haben von der Qibla. In manchen Moscheen leider gibt es Abweichungen Qibla von 10 Grad, 20 Grad, wenn nicht noch mehr. Und 10 Grad, 20 Grad ist relativ viel. Ja. Und die Ansicht, die wir inshallah alle bevorzugen, ist die Ansicht, die wir aus dem Hadith direkt entnehmen können. Und zwar, da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf, wie weit die Spanne ist, der Qibla, an dem man beten darf, sagte er in Bezug auf die Leute von Medina. Da sagte er in Bezug auf die Leute von Medina, die ja in Richtung Süden beten, etwa südlich beten. So. Sagte er sallallahu alaihi wasallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi Qibla. Zwischen alles, er sagte, alles, was zwischen dem Osten und dem Westen ist, ist Qibla. Für die Medinenser. Ja. Natürlich ist es nicht genau Süden, wie Richtung sie beten, aber aus diesem Hadith und aus dem anderen, den wir gleich erwähnen werden, können wir entnehmen, dass die Richtung, die wir beten, relativ weit gefasst ist. Wenn du also, sagen wir mal, ganz gerade ausschaust, ja, und das die Qibla wäre, dann würde eine Abweichung nach rechts und eine Abweichung von links bis weniger als 90 Grad, dein Gebet wäre noch gültig. Laut diesem Hadith. Laut diesem Hadith. Ja. Und daran halten wir uns. Ja. Natürlich bedeutet das nicht, dass man absichtlich das ist nach 20 Grad Abweichung betet. Keiner macht das. Ja. Und nach manchen Gelehrten ist dein Gebet dann ungültig. Nur wir sagen, laut diesem Hadith wäre dein Gebet gültig. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, dann haben wir uns daran zu halten. Dieser Hadith ist sahih und bei Tirmidhi ibn Majah und An-Nasa'i überliefert. Dieser Hadith und der folgende Hadith, wir alle kennen den folgenden Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man in Richtung der Qibla seine Notdurft verrichtet. Richtig? Was hat er gesagt? Wendet euch entweder in Richtung Osten oder Westen. Was bedeutet das? Angenommen, du bist in Medina. Die Qibla ist vor dir. Du wendest dich in Osten, hast du dich wie viel Grad abgewichen? 45 Grad. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Oder in Westen, da hast du dich wieder 45 Grad. Das heißt, sobald du dich 45 Grad abgewendet hast, hast du dich abgewendet von der Qibla. Hast du dich abgewendet von der Qibla. Also, wenn du das nicht gemacht hast, bist du noch in Richtung Qibla. Das ist, was wir daraus verstehen aus dem Hadith. Ja. Insofern, heißt es, Alhamdulillah, ist die Sache relativ weit gefasst. Gut. Diese Sache gilt sowohl, wenn du auf dem Festland bist, als auch auf dem Meer bist, als auch auf dem im Flugzeug, in der Luft. Weil auch im Flugzeug kannst du in Richtung Qibla beten, ist unproblematisch, in der Regel unproblematisch. Natürlich, die Ausnahmefälle sind Ausnahmefälle, aber in der Regel kannst du im Flugzeug auch dich in Richtung Qibla wenden. Tayyib. Diese Regelung gilt auch sowohl für denjenigen, der auf einer Reise ist, als auch für denjenigen, der nicht auf einer Reise ist. Und in beiden Fällen für das freiwillige Gebet als auch für das Pflichtgebet. Außer im Folgenden. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei mehreren überliefert ist, unter anderem Ahmad Abu Dawud, ist überliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kana idha safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma salla haythu wajjahat raqibuhu. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise ein freiwilliges Gebet verrichten wollte, hat er sich mit seinem Reittier in Richtung Qibla gewendet und Allahu Akbar gesagt. Und danach hat er sein Gebet in diejenige Richtung verrichtet, in der sich sein Tier gewendet hat. Insofern sagen wir, entnommen aus dem Hadith direkt, dass man, wenn man auf einer Reise ist, auf seinem Reittier oder im Flugzeug oder im Auto oder sonst wo, sein freiwilliges Gebet verrichten soll, wendet man sich zuerst in Richtung Qibla, sagt Allahu Akbar, und danach wendet man sich in die Richtung, in der man sich eben wendet, in dem Fahrzeug oder auf dem Tier. Warum gibt es in dieser Angelegenheit mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten? Weil der Hadith umstritten ist. Manche haben ihn als Sahih eingestuft, manche haben ihn als Gharib eingestuft und manche haben ihn als Hasan eingestuft. Und das führt dazu, dass es diejenigen Gelehrten, die ihn als authentisch akzeptiert haben, haben dies gesagt, dass es so verrichtet werden muss. Und andere, die ihn als schwach gesehen haben, haben gesagt, dass man sich nicht am Anfang der Qibla wenden muss. Und wiederum andere Gelehrte, unter ihnen Shaykh al-Uthaymin rahimahullah, sagte, dass man sich in Richtung der Qibla wenden sollte am Anfang. Ja, sie nehmen einen Mittelpunkt ein, wie dem auch sei. Am besten ist es, dass man sich in Richtung Qibla wendet am Anfang, dann ist man der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg. Dies, wenn es einem möglich ist. Wenn es einem nicht möglich ist, lässt man es weg. Und dann hat man, alhamdulillah, seine Pflicht erledigt, soweit man kann. Tayyib. Natürlich entfällt das sich wenden nicht nur Qibla demjenigen, der gefangen genommen ist und fest genagelt ist zum Beispiel oder festgebunden ist. Das entfällt ihm, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاشْهَدُوا اللَّهَ soweit ihr könnt. Und der Gesandte Allah s.a.w. sagte, وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Wenn ich euch etwas auferlegt habe, dann tut dies soweit ihr könnt. Der Hadith ist bei Bukhari und der Vers beweist das Gleiche. Es gibt allerdings einige Sachen, an denen man sich orientieren kann, dass man die Qibla kennt. Und zwar eine alte Sache von damals, die viele Leute oder die meisten Leute heute nicht kennen, damals wahrscheinlich auch nicht, aber es ist, dass man sich an den Sternen orientiert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَبِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ. Und an den Sternen orientieren sie sich, oder wenn sie sich an den Sternen orientieren, dann sind sie geleitet oder recht geleitet, auf dem richtigen Weg. Eine zweite Sache ist Sonne, Mond. Eine nächste Sache ist Kompass. Und eine bekannte alte Sache ist die Maharib. Die alten Maharib, Plural von Mihrab. Die alten von den Moscheen, die früher gebaut worden sind, die Gebetshäuser, in dessen Richtung sie gebaut worden sind. Die Richtung der Gebetshäuser der früheren Moscheen. Ja. Das heißt, die Qibla in Medina. Ja. Wenn wir in die Richtung beten, ist es 100%, also wenn wir in Mihrab, in Richtung des Mihrab in der medinensischen Prophetenmoschee beten, dann ist unser Gebet 100% richtig. Ja. Selbst wenn wir heutzutage nachrichten würden, und wir würden eine kleine Abweichung finden, ist diese Richtung muss richtig sein. Weil der Prophet Sassam hat in diese Richtung gebetet. Und es kann nicht sein, dass das Gebet ungültig gewesen ist. Das gleiche gilt für andere Moscheen. Ja. Da wir schon bei Mihrab sind, wie ist Mihrab in einer Moschee? Ist es eine Sunnah, oder ist es Mustahab, oder ist es Mubah, oder ist es Makruh, oder ist es Haram? Tatsächlich gibt es dazu mehr als eine Ansicht. Weil diese von Mihrab, wie wir diese Moschee jetzt hier nicht haben, aber dieses gebaute Gebäude, wo der Imam sich aufhält, diese Mihrab, was wir heutzutage verstehen, so eine runde Sache, die hat es damals nicht gegeben. Und unter Mihrab versteht man auch nicht das normalerweise. Unter Mihrab versteht man der Ort, an dem man betet. Und in der Moschee, da wo der Imam steht und sein Gebet verrichtet. Wie gesagt, deswegen haben manche Gelehrte das als eine Bid'a bezeichnet, weil es damals nicht gegeben hat. Und andere wiederum nehmen einen Mittelpunkt ein und sagen, es ist, damit ist kein Gottesdienst gemeint, damit, man will damit keine Ibadah verrichten, sondern was will man damit eigentlich signalisieren? Die Gebetsrichtung für diejenigen, die sich nicht auskennen. Und deswegen, wallahu a'lam, kann man sagen, dass es, also wie manche Gelehrte haben gesagt, wie unter dem Sheikh al-Uthaymin rahimahullah, dass es mustahab ist, einen Mihrab in der Moschee zu haben, sodass die Leute die Gebetsrichtung kennen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Man sagt man das wegen der Stimme, das ist besser auch Klang. Durch diese Halb- die Resonanz? Subhanallah, wusste ich nicht. Ja, das war durch diese Halbrundung, dass die Stimme besser zu den Leuten gelangt. Genau. Eine letzte Angelegenheit, bevor wir fertig sind. Und zwar, liebe Geschwister, wie ist es eigentlich mit dem, wenn man die Gebetsrichtung nicht weiß? Dann macht man natürlich Ijtihad. Ja? Das ist übrigens, das fällt mir gerade ein, weil manche Leute sagen ja, die Kapitel des Ijtihad ist geschlossen irgendwie. Ne? Also manche Leute sagen, irgendwann vor, weiß nicht wie viele Jahren, 1000 Jahren, wurde der Kapitel Ijtihad geschlossen. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, also Ijtihad ist eine, ist sprachlich gesehen, bedeutet sich einfach Mühe geben, mehr nicht. Okay? Und ein Ijtihad zu machen, bedeutet sich Mühe zu geben, um die Wahrheit herauszufinden. Das ist alles. Das ist, natürlich hat das seine Regeln, das ist klar. Aber die Regeln im, jetzt über die Gebetsrichtung, in Bezug auf die Gebetsrichtung sind auch klar. Wenn du in einer Stadt bist und du kennst die Gebetsrichtung nicht, dann fragst du jemanden, der sie weiß. Kann nicht sein, dass du zu Hause bist und dein Nachbar weiß es und du sitzt da und fragst ihn nicht. Und wenn sich nachher herausstellt, dass die Gebetsrichtung falsch war und du hättest ihn fragen können oder jemand, der es weiß, dann ist dein Gebet ungültig und du musst dein Gebet wiederholen. Das heißt, Ijtihad in dieser Thematik bedeutet, dass du alles Mögliche tust, um die Gebetsrichtung herauszubekommen. Selbst wenn du nicht dein Gebet am Anfang der Zeit direkt verrichtest. Ein bisschen wartest, vielleicht weißt du, jemand wird kommen. Jemand wird dir darüber berichten. Oder du hast kein Internet und du wartest, bis das Internet kommt, damit du deine Gebetsrichtung herausfinden kannst. Zum Beispiel. Allah. Sowas musst du dann machen. Musst du. Das ist genau das gleiche, wie wenn du kein Wasser hast und du gehst davon aus, dass du in einer Stunde Wasser haben wirst und die Gebetszeit wird bis dahin nicht ausgetreten sein. Musst du warten. Kannst du nicht sagen, ich werde am Anfang verrichten. So. Deswegen sagen wir, Ijtihad bedeutet in diesem Fall, dass du alles Mögliche tust, dass du herausfindest, wo die Qibla ist. Wenn du dann dein Bestes getan hast und du hast in die richtige Richtung gebetet, bekommst du 2 Belohnungen. Einmal, dass du in die richtige Richtung gebetet hast, einmal für den Ijtihad. Und natürlich sagen wir die dritte, dass dein Gebet angenommen ist, dass wir nicht hier ein Problem kommen. Wenn du die falsche Richtung gebetet hast, dann bekommst du natürlich die Belohnung des Ijtihad und dein Gebet ist ebenfalls gültig. Was ist aber, wenn 2 Leute da sind zusammen und beide wollen beten, wenn sie sich beide einig sind, welche Richtung sie beten, ist die Sache angehört. Okay. Aber was ist, wenn sie beide sich uneinig sind? Wenn sie beide Ijtihad gemacht haben, haben die Gelehrten gesagt, betet jeder in seine eigene Richtung. Wenn beide Ijtihad gemacht haben, sie kommen zu einer anderen Lösung, betet jeder in seine Richtung. Selbst wenn sie in Gemeinschaft beten, betet jeder in seine Richtung. Denn es gibt keinen Grund, warum wir die eine vor der anderen vorziehen sollten. Das ist der eine Punkt. Was ist aber, wenn jetzt 2 Mujtahid sind und jeder betet in seine Richtung und kommt eine dritte Person dazu, die kein Mujtahid ist? Diese Person sucht sich aus, hinter dem sie beten möchte, am besten hinter dem, den sie mehr vertraut, und dann hat sie ihre Pflicht natürlich erledigt. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.